doch die Antwort, im Buche der Bücher steht da. Mach dich nicht verrückt, lass dich nicht so gehen. Stell dir vor, es ist nicht schlimm, das musst du jetzt durchstehen. Antwort, an die man sich hält.